In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Erster März 2014, Hanoi, Vietnam. Ich bin in einem Tempel. Hier wird alles Mögliche geopfert für die Götter. Zum Beispiel Äpfel, Kekse, 7-Up und sogar Bier, damit es die Götter gut haben. Grüß dich, Alexander, zu unserer Jubiläumsausgabe Folge 10 nach Vietnam. Und zwar nicht nur irgendwo in Vietnam, sondern in einem Café, wenn ich das richtig im Hintergrund höre, in Vietnam. Ja, hallo Dirk, ich bin in Hanoi momentan, ja, in der Hauptstadt, in einem sehr schönen Café und ich hoffe, dass die Nebengeräusche nicht zu laut sind. Ah, ich glaube, es geht gerade so. Also dich hören wir eigentlich ganz gut hier und darauf kommt es ja schließlich an. Den Rest verbuchen wir dann als Hörerschaft, als Lokalkolorit, würde ich sagen. Wie geht's dir denn? Ja, also ich bin hier, ich stecke immer noch fest, ja, ich habe ja meine Kreditkarte verloren oder ist mir geklaut worden, ich kann es nicht so ganz genau sagen und ich habe das alles sehr gut organisiert über meine Eltern, dass die mir das dann herschicken, an die Botschaft konnte ich es leider nicht schicken lassen, die wollten das nicht annehmen und das muss ich ein bisschen drauf hoffen, dass die in meinem Hostel, wo ich derzeit untergebracht bin, dass die mir dann den Brief auch wirklich weitergeben und mittlerweile warte ich, glaube ich, schon seit 10 Tagen. Und ja, hoffe jeden Tag, dass praktisch die Karte kommt, dass ich dann weiter kann. Du bist also jetzt 10 Tage lang in Hanoi oder hast du die Zeit genutzt, um in Vietnam auch andere Ecken anzugucken? Ja, also ich bin in Hanoi, ja doch. Und ich habe einen Tagesausflug mal gemacht. Also ich habe jetzt ein tolles Motorrad oder so einen Roller gekauft für $240. Habe ich noch hart verhandelt und... Ja, und mit dem bin ich jetzt nach in die Halong Bay gefahren und das ist echt abgefahren, echt eine wunderschöne Landschaft. Also es ist im Meer und da ragen dann immer so kleine, wie so ganz Mini-Berge ragen dann aus dem Wasser raus. Ich glaube, man kennt das auch aus irgendeinem James-Bond-Film, da war das auch mal Kulisse. Okay. Und das habe ich mir angeschaut. Das Wetter ist ziemlich bescheiden, aber ja, ich versuche das Beste draus zu machen. Was heißt das, Wetter ist bescheiden? Es regnet? Ich habe ein Bild von dir mit Jacke gesehen. Ist es am Ende etwa kalt? Ja, also es ist, hat so knappe 20 Grad und es hat immer Nieselregen. So, ja, also das ist, ja, also es ist nicht wirklich kalt, aber auch kein schönes Wetter eigentlich so zum Reisen. Und im Süden von Vietnam soll es momentan sehr heiß sein, also so 30 Grad oder sogar noch heißer. Und ich will jetzt hier eigentlich endlich mal weg, weil ich hier jetzt alles gesehen habe und ja, und will ins schöne Wetter fahren. Okay. Wie ist denn jetzt Hanoi so? Also mehr als dass es 2,3 Millionen Menschen sind, weiß ich über Hanoi als Stadt jetzt gerade nicht. Du hast jetzt 10 Tage lang mal Gelegenheit gehabt, erzähl mal. Ja, also wenn ich das vergleiche, so Hanoi mit den, oder Vietnam mit den anderen Städten, wo ich jetzt war, Indien, Nepal zum Beispiel, ja. Ich hab erwartet, dass das Vietnam ungefähr auf der gleichen Stufe steht wie Nepal oder Indien. Aber das ist komplett anders. Also es ist wesentlich weiterentwickelt. Die Straßen sind hier relativ gut. Es gibt immer warmes Wasser. Es gibt die Stromversorgung funktioniert einwandfrei. Im Straßenverkehr halten sich die Leute großteils an die Regeln, die es so gibt. Ja, also es gibt richtige Geschäfte und ja, also wirklich bin ich sehr positiv überrascht und die Stadt an sich ist jetzt nicht so gepflastert mit einem Highlight am anderen, aber ich finde dieses Streetlife ganz interessant. Also die sitzen da immer am Straßenrand auf so kleinen Plastikhockern, trinken da Tee und Kaffee und essen an irgendwelche Kleinigkeiten. Aber das ist wirklich ganz nett hier. Da tauche ich gerade so ein und ja, genieße. Wie ist das so sprachlich? Also ich habe ja vorhin, gerade bevor wir losgelegt haben, dir beim Bestellen und bei der Routersuche über die Schulter geguckt virtuell. Kann man da auch, wie in Indien oder Nepal, davon ausgehen, dass man ständig Leute findet, die Englisch sprechen? Also hier in Hanoi ist es so, dass relativ viele noch Englisch sprechen, aber sobald man nach außerhalb kommt, haben die Leute dann sehr große Hemmungen. Also wenn man dann mit Englisch ankommt, dann weichen die eigentlich schon zurück und gehen dann auch gar nicht so auf meine Erklärungsversuche ein, ja, weil sie dann denken, oh, das ist ein Ausländer, da habe ich jetzt Angst, mit dem zu sprechen. Mittlerweile kann ich das ganz gut. Also wenn ich irgendwas will, wenn ich zum Beispiel meinen Roller auftanken möchte, dann kann ich irgendjemand erklären, wo die nächste Tankstelle ist. Oder ich denke immer, ich frage sehr gut mit Zeichen, ja, mache ich dann halt so ein Tankzeichen mit meiner Hand und denke eigentlich, das muss der jetzt kapieren, dass ich eine Tankstelle suche, ja, aber die haben dann einfach ein bisschen so Angst, darauf einzugehen. Also ich kann mich ganz gut durchschlagen, aber ist schwieriger als in Indien, sag ich mal. Okay. Jetzt ist ja Vietnam ein kommunistisches Land. Merkst du davon irgendwas? Ja, also da gibt es so ein Kriegsmuseum, das habe ich besucht und das ist ganz interessant, auch mal das zu sehen, wie man eigentlich überall auf der Welt für dumm verkauft wird, so ein bisschen. Und das macht aber jedes Land, habe ich so einen Eindruck, auch die nicht kommunistischen Länder, ja. Und es gibt natürlich sehr viele Mahnmale, wo irgendwelche Soldaten draufstehen mit gereckter Faust und Gewehr und Raketen und Blitze im Hintergrund, ja, also es gibt ganz viele Sachen, die immer wieder auf diese Stärke abzielen, ja. Mhm. Ja gut, also Sie haben ja durchaus eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich, gell? Ja, ja. Jetzt, wenn du 10 Tage Zeit hattest, in Hanoi einzutauchen, was sind denn da so die 3 High- und Lowlights, die dir in den Sinn kommen bis jetzt? Also auf jeden Fall die Halong Bay. Also das ist wirklich super schön, ja. Also da muss man auf jeden Fall hin. Das ist, glaube ich, auch ein Weltkulturerbe, ist wirklich super. Und das zweite Highlight ist eigentlich jetzt nicht irgendwie ein Denkmal oder so, sondern das ist eher diese Atmosphäre, dass die Leute auf diesen Plastikhockern, also alle haben die gleichen Plastikhocker. Ich glaube, das irgendein Vietnamese ist da Multimilliardär geworden mit diesem Plastikhocker, weil alle haben die gleichen. Das sind ganz tiefe Hocker, also das sind nicht ganz normale Stühle, sondern eher so tiefe Hocker, also wo man so auf, sag ich mal, so 20 Zentimeter Höhe sitzt. Aha. In bunten Farben. Und die gibt's dann, die kann man auch ganz gut stapeln, also die sind ganz flexibel. Man kann dann praktisch ganz schnell einen Kaffee irgendwo in der Ecke aufbauen und dann wieder abbauen. Ja, das passiert dann in Minutenschnelle, ja, weil die ganzen Cafés auch auf der Straße sind alle nicht legal. Das heißt, wenn die Polizei kommt, packen die dann öfters mal schnell zusammen. Ja. Mhm. Und dieses Streetlife, auf der Straße zu essen, auf der Straße Kaffee zu trinken und Sonnenblumenkerne zu essen und die auf den Boden zu spucken und so. Also das ist, finde ich, was wahnsinnig Schönes. Also das beeindruckt mich sehr, ja. Und Nummer 3, was mich an Vietnam noch oder an Hanoi noch erinnern wird, war ein Besuch in einem Fitnessstudio. Ich gehe da ab und zu mal hin, ja, und das zweite Mal jetzt, einmal war ich in Goa in einem Fitnessstudio und jetzt hier. Ich sage dann immer, ich will ein Testtraining machen und überleg mir jetzt hierher zu ziehen und dann den Vertrag abzuschließen und so weiter. Und dann mache ich halt immer ein Probetraining. Und da habe ich eine Spinning-Stunde mitgemacht, eben auf Vietnamesisch. Ich habe kein Wort verstanden. Vorne war eine Trainerin, eine sehr hübsche, 40 Kilo leicht ungefähr und hat eben uns versammelten Männern, die in dem Spinning-Kurs waren, halt alle zusammen geschrien. Ja. Und immer wenn wir dann versucht haben, den Widerstand an diesem Spinning-Fahrrad runterzustellen, hat sie uns dann wieder angeschrien, nein, nein, das geht nicht. Und jetzt stärker und schneller und aufstehen und Sprint und Berg. Und ja, das war ein Riesenerlebnis. Am Schluss war echt eine super Stimmung da in diesem Raum. Das würde ich sagen, sind so die drei Dinge, die ich so meine Highlights sehe. Ja, ja. Okay. Hast du Lowlights auch? Ja, also die Kreditkarte, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen eine blöde Situation. Ja, und vor allem, ich treffe mich in 2 Wochen mit einem Freund in Kambodscha, der mich dort besucht. Und ich muss praktisch innerhalb von 2 Wochen jetzt, ab heute sind es noch 15 Tage, muss ich knapp 2000 Kilometer zurücklegen mit meinem Roller. Ich weiß nicht, ob das zu optimistisch ist. Ja, keine Ahnung, wie die Straßen sind. Ja, ja, und zum Teil sind es ja auch Pässe und ein bisschen Gebirgslandschaft und so. Und wie viele Kilometer ich da wirklich am Tag machen kann. War das eigentlich dynamisch beschlossen, diesen Roller zu kaufen, oder hattest du das irgendwie schon vor? Ich habe in Goa 2 Jungs aus Norwegen kennengelernt und die haben gesagt, sie wollen sich dort Motorräder kaufen und dann eben auch von Hanoi nach Ho Chi Minh runterzufahren. Und die wollte ich eigentlich treffen, aber ich stecke jetzt halt noch fest. Von dem her können wir nicht zusammenfahren, was sehr schade ist. Aha. So kam das. Was ist das überhaupt für ein Roller? Ist das, ich nehme an, ein Gerät ist schneller als 50 km/h fährt, oder? Nee, er fährt, ich bin noch nie volle Leistung gefahren, weil ich Angst habe, das Ding fällt auseinander. Also ich denke, ich habe so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, dann wahrscheinlich so von 40 bis 50 dann. Ja. Also ich denke, am Tag werde ich so 200 Kilometer fahren, 200, 250, sowas rum, ja. Genau, also das ist so, die Kreditkarte ist so eine Downside. Und ja, ich bin so allgemein, ist so ein bisschen... Ja, die ersten 2 Monate waren ja eigentlich so geprägt von diesem Höhenflug bei mir, so dass ich wirklich jeden Tag es gar nicht fassen kann, dass ich hier auf Reise sein darf. Und jetzt bin ich eher so ein bisschen, komm so ein bisschen auf Normaltouren runter oder vielleicht sogar noch ein bisschen drunter. Also heute bin ich so ein bisschen matschig, ja. Mhm. Und ja, das ist so die allgemeine Stimmung und auch vielleicht, was auch noch dazu beiträgt, ich habe... Es gibt ja diese sogenannten Bedbugs, also das sind diese Bettwanzen, die auch in besseren Hotels manchmal auftreten, aber natürlich vermehrt in irgendwelchen Hostels, ja. in der eher unteren Preisklasse. Ja, und ich glaube, in meinem Bett leben solche Bettwanzen, ja, solche Bedbugs, ja, das ist nicht sehr schön, ja. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nichts über Bedbugs. Wie groß oder klein sind denn die Viecher und was machen die? Ja, ich habe vorhin mal nachgelesen, also die sind angeblich sehr lichtscheu, das heißt, die kommen nur nachts raus, die leben in der Matratze und wenn die da einmal drin sind, dann kann man die auch nicht richtig ausräuchern, ja. Also, oder doch, es geht, indem man dann alles über 40 Grad erhitzt, glaube ich, 40, 50 Grad und dann sterben die ab. Aber ansonsten, also aus einer Matratze bekommt man die eigentlich nicht raus. Also die einzige Möglichkeit, die da besteht, ist, dass man dann die Matratze halt entsorgt, ja. Aha. Und die beißen einen dann und dann hat man überall halt so wie so Moskitostiche, ja. Und ich habe das, ja, an Beinen halt ein paar und ja, die sind 5 bis 7 Millimeter groß und ja, die... Wie gesagt, nachts kommen sie raus, sollen sehr schnell sein. Also ich habe noch nie so ein Bedbug gehabt, ja, und die laufen dann halt auf deinem Körper rum dann anscheinend, ja. Also ja, sehr unheimlich. Ich kann jetzt auch blöderweise das Hostel nicht wechseln, weil ich da ja auch diese Kreditkarte jetzt hingeschickt bekomme. Alles ziemlich, ziemlich blöd, ja. Okay. Ja. Kann man, also, ja, nee. Ich weiß nicht, kann man sich in so einem Schlafanzug verstecken vor den Viechern? So einem Schlafsack? Ja, aber dann habe ich es nachher im Schlafsack drin oder sowas. Aha. Ich weiß auch nicht, ja. Okay. Ich lasse mich jetzt einfach noch ein bisschen verzwiebeln und gebe denen mein Blut. Und also die müssen nur einmal im Jahr müssen die Nachschub bekommen und dann können sie wieder von Jahr lang, müssen sie dann nichts mehr essen. Okay, es sind jetzt nicht Tausende, die dich jeden Abend aussaugen, sondern... die Einzelnen, die gerade wieder mal dran sind, weil sie Hunger haben. Ja. Na schön. Ja. Ich habe ja jetzt mal im Vorfeld versucht, ein paar Dinge über Vietnam und Hanoi und so rauszubekommen. Und ich soll dir übrigens ausrichten, dass das so wörtlich nicht gemeint war, als wir dir gesagt haben, du sollst dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Weil nämlich aus Vietnam eine der kleinen Fast Facts, die ich gefunden habe, stammt ungefähr, also mehr als ein Drittel der Weltpfefferproduktion. Das heißt, Echt? ja, es pfeffert da, wo du bist. Und zwar müsstest du irgendwann an großen Feldern vorbeikommen und Pfefferproduktion sehen. Vielleicht Also ja. was ich bisher gesehen habe, ist eigentlich meistens Reis. Also es sind diese klassischen Reisfelder, die man da sieht. Also das heißt, die haben dann immer so ein, das ist immer so ein, ringsrum so mit Erde, so ein kleine, wie so ein kleiner Wall, dass das Wasser da drin bleibt und dann steht da so 10 cm das Wasser drin und dann kommen eben diese Reispflanzen da raus. Das habe ich eigentlich hauptsächlich gesehen. Aber was ich auch gehört habe, dass neben Pfeffer, wie du jetzt gesagt hast, auch sehr viel Kaffee dort angebaut wird. Okay. Also Habe ich jetzt speziell nicht wusste ich gelesen, doch. aber wahrscheinlich ist das wahr, ja. Also ist jetzt vermutlich von Klima her ist das alles ganz passend, weil normalerweise warm, tendenziell recht feucht. Da Ja. gedeiht, glaube ich, der Kaffee auch ganz gut, ja. Dann habe ich was Witziges übrigens gelernt über die Asiaten ganz generell, nämlich dass das Ohrenschmalz, ja, wichtige Info, das Ohrenschmalz von Asiaten ist anders als das von uns Europäern. Nämlich pulverig und deswegen sind Ohrenmassagen und gemeinsame Ohrenreinigungsorgien in Vietnam typisches soziales Ritual. Und ich wollte dich mal vorwarnen, als Europäer solltest du es nicht ausprobieren, weil unser Ohrenschmalz kein Pulver, sondern eben klebrig ist. Okay, krass. Krass. Dinge, die du nie wissen wolltest, gell? Jetzt erfährst du sie. Hast du denn irgendwo schon mal Leute sitzen sehen, die sich die Ohren pulen? Also was ich schon gesehen habe, dass sich Leute, dass sich Leute auf dem Kopf irgendwas in den Haaren machen. Also sieht so, und dann auch so eine Pinzette in der Hand hatten. Das hat Lausen. mir so ausgesehen, als ob da, ja, als ob die Läuse haben. Also das habe ich schon mehrfach gesehen, ja. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, ist auch krass. Also zum Teil haben die Leute so schlechte Zähne. Das ist echt krass. Also du musst dir einfach vorstellen, jemand spricht mit dir und der macht seinen Mund auf und da drin ist alles schwarz und gelb und ist einfach nur noch 30% von dem da, was normalerweise da sein muss, ja. Und als ob die noch nie die Zähne geputzt haben. Noch nie in ihrem Leben. Also das ist wirklich echt extrem, was, ja, wie anders das hier einfach ist. Apropos Zähne, was mir auch aufgefallen ist, die Leute, die gute Zähne haben, die haben manchmal so eine spezielle Zahnfehlstellung, wie ich da gesehen habe. Und zwar bei den Frauen habe ich das gesehen, dass sich dann ein Zahn vor den Schneidezahn schiebt. Das heißt, die haben dann praktisch zwei Zähne hintereinander im Schneidezahnbereich. Ja, das gibt's aber bei uns auch. Das ist allerdings so, dass bei uns normalerweise du als Kind irgendwann vom Zahnarzt untersucht wirst und den Eltern gesagt wird, der Bub oder das Mädel braucht eine Zahnspange. Und dann hast du halt eine Zahnspange und die verhindert das. Und dann noch Weisheitszähne raus und dann ist das Problem gelöst, ja. Genau. Also es ist auf jeden Fall sehr eigenartig, wenn da halt im Schneidezahnbereich zwei Zähne voreinander geschoben sind. Habe ich noch nie gesehen. Ich musste die ganze Zeit draufstieren. Ja. Wie ist es denn so von Alltagsverhalten? Hast du das Gefühl, du kannst dich ganz gut einphasen oder sind da die täglichen sozialen Rituale dann doch deutlich anders als bei uns? Ja, ich versuche mich da schon einzugliedern, ja. Also zum Beispiel, was das Essen angeht, ja. Also ich setze mich dann auch immer zu den Leuten da in die Straßenessbereiche. Das sind ja jetzt keine Restaurants, weil die haben dann einfach die Kochtöpfe auf der Straße und kochen dann da mit einem Gasboiler. Und ja, und da setze ich mich dann mit dazu, da wo halt viel los ist, dass ich mir denke, wenn die Vietnamesen das essen, dann muss es gut sein. Und dann probiere ich da halt immer alles Mögliche durch. Ja, habe auch schon ein neues Lieblingsgericht entdeckt. Ja, und zwar heißt es Pho, Pho geschrieben. Und zwar ist es so eine Suppe mit Reisnudeln und dann noch entweder mit Hähnchen, mit Rindfleisch oder mit Fisch. Gibt es wahrscheinlich auch mit Katze oder Hund, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, oder nicht gewusst. Und, ja, oder nicht gewusst. Ich frage auch manchmal gar nicht nach, ich will es gar nicht wissen. Ich probiere es dann einfach und entweder schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ja. Und es isst man dann eben mit Stäbchen, also die festen Sachen mit den Stäbchen und dann die Flüssigkeit entweder so raustrinken oder aus dem Becher oder dann eben mit so einem komischen Löffel. Und also das liebe ich wirklich. Und dazu gibt es dann noch so frische Kräuter, so Koriander, Salat manchmal ein bisschen und das isst man dann dazu. Und Minze, ja. Ich habe ja immer dieses, ich habe dieses Buch 1000 Places to See Before You Die. Und ja. Da schlage ich unter anderem ja immer nach, bevor wir telefonieren. Und der schwärmt tatsächlich, oder die Autorin, ich glaube, es ist eine Autorin, schwärmt tatsächlich bei Vietnam zunächst mal vom Essen. Und lässt sich länglich darüber aus, wie frisch die Zutaten sind, wie reichhaltig die Auswahl ist, die man dort auch auf Märkten kaufen kann und wie lecker die Straßenküche gerade im Vergleich auch zu anderen Ländern in Vietnam sei. Ja, also es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, dass es ein sehr gesundes Essen ist. Also es ist so, zum Beispiel in Südafrika habe ich mich die ganze Zeit von Burgern und Pommes ernährt, ja, weil ich da gar nichts bekommen habe. Und in Indien gab es nur die ganze Zeit mega scharfe Curry, ja. Und hier ist es sehr vielfältig und ich habe wirklich den Eindruck, dass es alles sehr frisch ist und dass es irgendwie meinem Körper gut tut, ja, so eine Suppe und also es ist wirklich großartig. Also ja, stehe ich voll drauf. Und diesen Kaffee, den es hier gibt, das habe ich glaube noch nicht erwähnt. Die haben auch eine große Kaffeeproduktion hier in Vietnam. Und dieser vietnamesische Kaffee, das ist ein sehr starker Kaffee. Und dazu bekommt man dann so einen weißen, ich glaube, das ist eine Mischung aus Kondensmilch und Zucker. Und das ist dann ganz unten im Glas drin. Obendrauf ist dann der Kaffee und das verrührt man dann so. Und dann ist es ein sehr süßlicher Kaffee, sehr stark und dann noch ein bisschen Kakao manchmal mit drin. Und es schmeckt wirklich echt auch richtig gut. Gibt es entweder als kalten Kaffee mit Eiswürfeln drin oder eben als warmen Kaffee. Also, hat das einen speziellen Namen oder ist das dann einfach Kaffee? Ist Milk Coffee, ja. Wie ist denn das jetzt, wenn du da mit deinem Roller durch die Straßen heizt? Ist denn der Verkehr in Vietnam verdaulicher als der in Indien oder bist du jetzt einfach nur halsbrecherischer geworden über die Wochen? Beides sicher. Also ich bin etwas abgehärteter. Also auch zum Beispiel, wenn man über die Straße läuft, ist es hier wirklich, es funktioniert sehr gut. Also die haben zwar Zebrastreifen, aber da hält kein Auto an, wenn man jetzt über einen Zebrastreifen läuft, wie in Deutschland. In Deutschland, wenn man sich da einen Zebrastreifen hinstellt, dann hält das Auto an. Überall in Deutschland. Und das ist hier nicht so. Da gibt es halt die Zebrastreifen. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt auf die Straße malen. Auf jeden Fall, wenn man da über die man muss einfach dann loslaufen. Man muss dann immer die Leute dann anschauen, also einen Blickkontakt dann herstellen. Und dann sieht man schon, ob der dann mit seinem Motorroller dann so ein bisschen ausweicht oder ob man selber stehen muss. Aber das funktioniert alles sehr gut. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass es irgendwie gefährlich wäre, wenn ich da die Straße überquere, ja. Und das eigene Fahren funktioniert auch sehr gut. Also ich hab das Gefühl, in Vietnam haben sie da eine sehr gute Mischung aus Regeln einerseits und auf der anderen Seite aber auch sich die Freiheit rausnehmen und zu sagen, hey, wenn jetzt hier eine rote Ampel ist und da ist kein Verkehr von links und rechts, dann fahre ich einfach über die rote Ampel drüber. Ist ja blödsinnig, da stehen zu bleiben, wie es in Deutschland ist. In Deutschland an der roten Ampel, wenn man nachts um vier irgendwo steht, dann hält man ja trotzdem an der roten Ampel an, ja. Und das ist eigentlich ein Schwachsinn. Und sowas machen die cleveren Vietnamesen nicht. fahrt ihr eigentlich auf der linken oder auf der rechten Seite in Vietnam? Auf der rechten Seite. Ah, okay. Na, wenigstens das ist dann dasselbe. Ja, ja. Ja, da bin ich froh. Also ich bin noch nie links gefahren. Ich glaube, das ist dann schon nochmal eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, wie es in Kambodscha ist. Ich glaube, in Kambodscha fahren sie links, oder? Weißt du das? Überfragt. Weil es hängt immer davon ab, ob das irgendwann mal britische Kolonie war oder nicht. Also wenn die Briten irgendwas um den Erdball verteilt haben, dann ist es neben ihrer Sprache der Linksverkehr, glaube ich. Du hast jetzt auch gar keine Aussicht darauf oder hast auch keine Ahnung, wann deine Kreditkarte nun ankommen wird oder wo sie gerade ist? Oder darfst du auf so einen Tracking-Code starren, der dir sagt, jetzt zugestellt nach Indien, umgeleitet über Russland, nach Japan? Nee, so ist es leider nicht. Ja, also ich muss wirklich warten und ich weiß, wann sie abgeschickt wurde. Mhm. Aber mehr habe ich nicht, ja. Dann begrüßen die dich inzwischen wahrscheinlich im Hostel schon mit Handschlag und Name, oder? Ja, also die Leute bleiben, also die Backpacker hier in Hanoi, also gerade in so einer Stadt wie Hanoi, die bleiben da nicht so lange. Ja, das heißt, die kommen, schauen sich die Stadt 2-3 Tage an und dann fahren sie weiter. Von dem her, ich habe schon viele kommen und gehen sehen. Ist auch ganz interessant, also es ist eine sehr gute Übung eigentlich auch für einen selber, so seinen ersten Eindruck zu testen, ja, oder zu üben, ja. Ganz interessant, da lernt man auch so ein Stück weit auch was über sich selbst, wie man so auf andere Leute wirkt oder auch wie andere Leute auf andere dann zugehen, ja, da, wenn man dann so eine große Vielfalt sieht, ist sehr interessant. Und ich habe festgestellt, dass beim Reisen, dass die Leute viel offener sind, ja. Das heißt, es ist oft so, dass, habe ich den Eindruck, dass die sich denken, ich habe jetzt nichts zu verlieren, ich kann das dem ja erzählen und in 2 Tagen bin ich dann 5000 Kilometer entfernt und der kennt mich dann eh nicht mehr. Von dem her kriegt man dann ab und zu mal so Geschichten reingedrückt, wo man sich dann denkt, hey, Wahnsinn, ja. Also zum Beispiel einer, den habe ich jetzt seit 5 Tagen, bin ich mit dem so ein bisschen unterwegs, ja. Und der hat mir erzählt, so sein zweiter Satz war ungefähr, dass er Alkoholiker war und jetzt trocken ist und und jetzt hier gerade so ein bisschen was Gutes tut, ja. Und ja, das ist einfach komisch, wenn jemand so ein Wildfremder mit so einer sensiblen Information eigentlich über sich selbst so wahnsinnig schnell dann rauskommt, ja, und dann redet man über so ein Thema und ja, ist wahnsinnig interessant, ja, also der hat, also ich habe festgestellt, das sind wahnsinnig intensive Situationen dann, also intensiver, wie ich es oft mit irgendwelchen Kumpels hatte, ja, mit Kumpels, ja, da ist oft auch manchmal so ein bisschen oberflächlich, ja, wenn man vielleicht auch Angst hat, bestimmte Dinge von sich preiszugeben, damit man nicht angreifbar ist dann, ja. Und es ist beim Reisen nicht so. Dann hatte ich noch eine zweite Situation, war in einem Café und dann waren alle Plätze belegt, dann habe ich eben so eine Vietnamesin gefragt, ob ich mich dazusetzen darf. Und die hat mir dann erzählt, ja, dass sie von ihrem Ehemann gerade betrogen wurde und dann, ja, sind ja dann die Tränen gekommen und sie stand dann heulend vor mir und hat mich dann um Rat gefragt und also wirklich auch so ganz offen. Dann habe ich gesagt, ja komm, lass den ganzen Mist raus, ja, und dann hast du es mal abgeladen, ja, weil oft ist es ja so, dass man was mit sich rumschleppt und das beschäftigt einen dann die ganze Zeit. Und wenn man es einfach einem wildfremden Menschen erzählt, ich glaube, dann geht es einem auch besser. Dann ist es einfach mal draußen. Dann hat man es einfach mal irgendjemand gesagt. Bist da du auch so? Also beobachtest du das auch an dir selbst, dass du Menschen Dinge über dich erzählst, die du daheim nicht so bereitwillig geteilt hast oder die dir schwerer fallen? Ja, in Deutschland war ich schon so einer, der ein großes Schutzschild so aufgebaut hat und der nach außen hin so war, wie auch die Gesellschaft das großteils von mir erwartet hat, ja. Und habe wenig Leuten wirklich tiefes innere Sachen von mir erzählt. Aber ich habe gemerkt, dass das dazu führt, dass du dann irgendwann mal zu diesem Menschen wirst, den du da auch ein Stück weit spielst. Und das ist was total Schlimmes. Aber ich glaube, es geht vielen so. Und das habe ich so bemerkt, dass da so eine Tendenz da war. Und das möchte ich auf jeden Fall ändern. Also ich bin hier anders und ich versuche aber, wenn ich nach Deutschland wieder zurückkomme, in Klammer, wenn ich zurückkomme, dass ich das dann ändere, ja. Wobei das funktioniert ja in zwei Richtungen, gell? Also es ist ja, das ist ja auch eine positive Seite dran. Das heißt ja nicht umsonst fake it till you make it. Das heißt, es gibt einem ja auch gerne mal die Kraft, Dinge auszuprobieren oder so lange zu probieren, bis man sie hinbekommt, wenn man weiß, ich kann jetzt auch einfach mal mir diese Etiketten anhängen und einfach mal so lange, nennen wir es mal in Anführungszeichen, spielen, ich hätte das schon hingekriegt, bis ich es dann wirklich hinbekomme. Also ich versuche es immer noch zu greifen, weil du sagst, die Leute sind offener. Liegt das dann deiner Meinung nach an der besonderen Situation oder an der Kürze der Zeit, die euch immer bleibt, um euch aufeinander einzuschwingen? Ja, du... Es kann, ich glaube, das Bewusstsein, dass nichts passieren kann. Das heißt, wenn ich hier irgendeinem Backpacker erzähle, dass ich vielleicht das und das Problem habe oder das Ding mit mir rumschleppe, ja, dann erzähle ich das dem, aber weiß aber ganz genau, dass er eigentlich mit dieser Information mich nicht hintenrum bei meiner Firma oder bei irgendjemand anderen anschwärzen kann, ja, sondern er kann mit dieser Information nichts Negatives, ja, gegen mich anrichten, sage ich mal. Und von dem her ist man, ja, sind die Leute, glaube ich, auf Reisen grundsätzlich offener, ja. Mhm. Ja, und dann habt ihr wahrscheinlich auch wirklich nicht so viel Zeit. Also vom Kennen, wenn du weißt, in 2 Tagen ist derjenige wieder weg, ja, dann make it count, weil der Freund, der hat ja potenziell Wochen und Monate Zeit, irgendwann dir mal zu stecken, dass er Alkoholiker war. Du hast jetzt diese Vietnamesin kennengelernt. Lernst du denn auch andere Einheimische kennen? Gibt es da irgendwelche Gelegenheiten, bei denen du den Kontakt zu den Einheimischen suchst und findest? Ja, es sind eigentlich, also ich setze mich halt in die Cafés oft rein und dann stelle ich mich beim Bestellen oft ein bisschen dumm an und dann hilft mir jemand beim Bestellen und dann kommt man eben irgendwie ins Gespräch und ja, also das ergibt sich dann so. Großteils sind es meistens Studenten, also die ein bisschen jünger sind dann als ich, die es sehr einfach interessant finden, wenn da jemand, wenn da ein Fremder ist und was dem seine Erfahrungen sind, ja. Aber so ein Kontakt, hauptsächlich eigentlich eher sind es andere Reisende, ja. Also mit den Einheimischen da so schnell in Kontakt zu kommen, ist doch nicht so einfach. Das ist so ein bisschen Manko, das habe ich mir anders vorgestellt. Also das ist eigentlich so, war so ein Wunsch von mir, dass ich noch tiefer in die Kulturen eintauche. Aber das ist einfach nicht so leicht möglich gewesen, ja, bisher. Ich glaube, das wird eher funktionieren, wenn man mal so 2 Monate an einem Platz ist, dann vielleicht auch hier arbeitet, irgendwie sportliche Aktivitäten macht oder sowas, dann wird es wahrscheinlich eher funktionieren, ja. Sammelst du eigentlich Sprachschnipsel auf? Also könntest du inzwischen in Nepal und in Hanoi und in Indien, sagen wir mal, 2 Bier bestellen in der Landessprache? Also zuprosten könnte ich, ja. Also zum Beispiel auf Vietnamesisch. Das heißt, also wenn man sich da zuprostet, dann ruft man dann immer Yo. Yo, yo. Und das heißt so viel wie, ja, lass es in den Bauch, glaube ich, gehen. Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber das machen alle und dann mache ich es auch, ja. Ja. Was auch sehr interessant ist, die Leute schauen ja auch alle ganz anders aus, ja, also in den unterschiedlichen Ländern, ja, in Südafrika sind die Leute schwarz und dann hier sind sie halt Asiaten, alle sehr zierlich, klein, etwas zu verkaufen zum Beispiel. In Indien ist es so, da sind die Leute unglaublich penetrant, wenn sie dir was andrehen wollen, ja, die laufen dann neben dir her 15 Minuten. Und hier zum Beispiel in Vietnam ist es so, jeder Zweite fragt einen nach einem Motorbike-Taxi, das heißt, die nehmen einen dann halt mit auf dem Motorrad dann mit, wo man hin möchte. Und man wird ungefähr alle 100 Meter gefragt, ob man eben so ein Motorbike-Taxi haben möchte. Und wenn man dann einfach nur den Kopf schüttelt oder sagt, nein, dann lassen sie einen auch in Ruhe. Und das finde ich sehr angenehm, im Gegensatz jetzt zu Indien, ja. Und was auch ganz witzig ist, was sie hier einem auch immer verkaufen wollen, ist die sogenannte Lady-Massage. Also ich hab noch nie nachgefragt, was es genau ist, aber ich kann mir das vorstellen, ja. Habe ich noch nicht gemacht. Es klingt zumindest so, als wüssten wir, was gemeint ist, ja. Gibt es denn im Straßenbild auch nicht-touristische Westler? Ja, ich habe einen von dem Motorrad, so einen Motorradverkäufer habe ich kennengelernt, der war aus England oder sowas, aber die meisten sind eigentlich Touristen, ja. Es gibt hier durchaus viele Touristen, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Gerade zum Beispiel in Nepal waren wesentlich weniger Touristen unterwegs, ja. Was machst du jetzt, wenn du jetzt dann doch noch 30 Tage warten musst? Also nicht 10, also noch zusätzliche 20? Ja, ich weiß, ja, ich kann eigentlich gar nicht warten. Ich muss Anfang der nächsten Woche los, weil ansonsten treffe ich meinen Kumpel in Kambodscha nicht. Das wird schon knapp. Und von dem her weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich habe heute schon mal recherchiert, ob ich mir einfach eine zweite Kreditkarte machen lassen soll in einer anderen Bank und die dann von einem Kumpel mitnehmen lassen soll, der mich jetzt besucht. Kann man nicht auch per Kurier sich sowas schicken lassen oder so? Also halt nicht den klassischen Postweg. Ja, es gibt so Express, das hätte dann 70 € gekostet. Und da haben dann meine Eltern gesagt, nee, das schicken wir dir jetzt ganz normal. Und aber wahrscheinlich wäre es geschickt gewesen, das als Express zu schicken, ja. Weil, ja, ist irgendwie blöd. Dumm gelaufen alles. Ja. Wie kommst du jetzt eigentlich an Geld? Wir haben das einmal gemacht über Western Union. In Deutschland gibt jemand, macht jemand Überweisung auf der Bank, dann bekommt derjenige ein Kennwort. Dieses Kennwort muss dann an mich übermittelt werden und ich wiederum sage dann dieses Kennwort mit meinem Personalausweis und meinem Namen und lege es dann an der Bank vor und mache dann 4 Unterschriften und dann bekommt man das Geld. Also das war sehr unproblematisch, ich habe gedacht, das wäre schwieriger. Wie ist es jetzt nach 2 Monaten? Ich weiß gar nicht, wie viel sind es jetzt? Sind es jetzt ungefähr? Ja, 2 Monate Über und zwei 9 Monate. Tage. Hast du jetzt sowas wie einen typischen Tagesablauf und fühlt sich das für dich nach, ich bin auf Reisen an oder kommst du, weil du hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt so auf Normal Null wieder. Ja, oder vielleicht sogar ein bisschen drunter. Also momentan ist es so, dass ich mich so ein bisschen, ja, also man hat halt, ich habe halt kein Zuhause jetzt momentan, ja. Das heißt, ich gehe jetzt nicht irgendwie heim und lege mich dann da ins Bett und gehe in den Supermarkt was einkaufen, bei dem ich immer einkaufe, sondern es ist halt jeden Tag, geht man dann woanders hin und ich komme schon so ein bisschen vor wie so ein Streuner, ja. Und ja, und dann stellt sich schon so die Frage, ja, was ist ein Zuhause? Braucht man eigentlich ein Zuhause? Oder ist ein Zuhause vielleicht auch einfach nur da, wo die Freunde sind, ja? Und da, wo die Freunde und die Familie ist. Und ja, vielleicht kann man sich ja auch grundsätzlich überall auf der Welt zu Hause fühlen. Das überlege ich mir so, gerade so ein bisschen. Und gibt es so vorübergehende Tendenzen da, also Gedanken, die es für dich besser treffen als andere? Ja, ich lasse es gerade nur auf mich wirken eigentlich. Also ich weiß noch nicht, wie das dann, was dann von dem Ergebnis rauskommt, aber also dieses Reisen im Grundsatz macht mir schon Spaß. Und ich habe auch so einen Eindruck, dass es mich persönlich unglaublich weiterbringt von der Persönlichkeit. Also so Lernen fürs Leben. Und eigentlich sollte sowas jeder mal gemacht haben, so ein bisschen so mal von zu Hause wegkommen und was ganz anderes sehen. Das tut jedem gut. Ja, aber wie das bei mir dann endet, keine Ahnung. Habe ja noch genügend Zeit nachzudenken. Ich denke, das Thema werden wir noch mal besprechen in Ja, weiteren Folgen. wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Ich musste gerade dran denken, dass ja früher so das Bildungsbürgertum, wenn die auf Reisen gegangen sind, längere Zeit, haben die ja auch gerne dann so Dinge gemacht, wie sich in dem Land, das sie bereisen, dort dann auch erstmal eine Bleibe zu suchen und von dort aus eine Weile zu leben. Also praktisch, was weiß ich, Italien, irgendeine Stadt anzusteuern, da dann eben eine Wohnung oder ein Haus zu haben und dort zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich dann halt immer nach so vorübergehenden Zuhause anfühlt, wenn man halt längere Zeit am Stück am selben Ort ist. Ja, ist noch ein bisschen verwirrend für mich. Also kann da noch kein richtiges Fazit abgeben. Hast du da eigentlich mal einen von deinen Mitreisenden, habt ihr das mal als Thema gehabt? Weil es gibt ja da auch ein paar, die monatelang schon unterwegs sind oder so. Nee, also die meisten, die ich treffe, oder also sagen eigentlich, dass sich alle wohlfühlen. Oder gestern habe ich eine kennengelernt, die ist eine Amerikanerin, die ist seit 3 Jahren unterwegs, ja. Die bleiben dann auch mal ein Stück weit wo und arbeiten dann dort, aber so seit 3 Jahren ist die unterwegs und ja, also es war noch keiner da, der gesagt hat, ja, ich habe Heimweh und das Alleinsein macht mir zum Beispiel Probleme. Das war ja auch eine der größten Befürchtungen von mir, dass ich mich irgendwann mal alleine fühle, ja, weil ich das ja auch noch nie gemacht habe, dass ich so lange ganz allein unterwegs war, ja. Aber das Gefühl habe ich eigentlich gar nicht. Wie gesagt, so Skype und E-Mail und Facebook und was es noch alles gibt, da ist man so nah bei den Leuten dran oder gerade über WhatsApp dann mal eine Nachricht schreiben und ein Foto schicken oder eine Videonachricht an irgendjemanden schicken. Das ist total witzig, ja. Ich habe so jetzt die Skype-Videonachrichten für mich entdeckt. Das ist total cool, ja. Es geht auch über WhatsApp, aber über Skype kann man auch längere Sachen dann schicken. Einfach mal so 20 Sekunden irgendwie was draufreden und der andere, der das bekommt, der freut sich dann, wenn er halt dann so ein richtiges Video dann personalisiert auf einen bekommt. Habe ich noch nie ausprobiert, muss ich mal anschauen. Ja. Ja, es ist eigentlich ganz interessant, weil natürlich schon auch dieser Effekt, nicht allein zu sein, einmal dadurch zustande kommt, dass du, wie du es gerade sagst, viel Kontakt nach wie vor zu allen Leuten hast. Auf der anderen Seite du natürlich immer dadurch, dass du an einem neuen Ort bist, alle paar Tage dich wieder ablenken kannst. Ich denke da an unseren Teil 3, unsere Episode, wo du den Professor Dr. Kirchner interviewt hast, der ja dann gesagt hat, die Weltreise kann zwar ein großartiger Weg sein, um dich mehr auf deine Werte und deine Antriebsfedern zu besinnen, aber gleichzeitig ist es ein gewisses Risiko, dass man eigentlich nur vor den richtigen Themen davonläuft. Nee, also ich hab nicht den Eindruck, dass ich davonlaufe, sondern also ich habe mir über sehr viele Dinge Gedanken gemacht, wer mir im Leben wichtig ist, was mir wichtig ist und solche Themen einfach, ja. Das wird einen Effekt auf mein weiteres Leben auch haben. Also da bin ich mir ganz sicher. Also wenn ich zurückkomme, wird nichts mehr so sein, wie es davor war, ja. Wow, das macht jetzt ein großartiges Schlusswort. Sollten eigentlich genau hier aufhören. Das bestmögliche Ergebnis von so einer Reise, dass du hinterher so richtig schön mit dir im Reinen zurückkommst. Ja, glaube ich schon. Und sogar, also diese 2 Monate, die ich unterwegs bin, also das hat schon eine unglaubliche Veränderung bewirkt, ja. Vielleicht können wir da ja auch nochmal ein anderes Mal intensiver drüber sprechen, was dann die Veränderungen sind oder so. Das machen wir dann am Ende von unserer Podcast-Serie. Genau. Apropos, was mir ja auffällt ist, dass wir zwar, wenn ich in unsere Statistiken gucke, das kann man ja als Webseitenbetreiber ganz gut, dass wir zwar stetig steigende Besucher- und Zuhörerzahlen haben, aber keiner sich traut, auf unsere Sprachbox zu sprechen. Und dann dachte ich mir, ich nutze jetzt einfach mal diesen Podcast, das ist ja unser Jubiläumsfolge 10 Podcast, das ist vielleicht mal gerade noch zu erwähnen, weil vielleicht liegt es ja daran, dass es niemand auffällt, dass da am rechten Rand von der Webseite ein Ruf uns an rumschwebt, auf das man beherzt klicken kann und uns eine Nachricht hinterlassen kann. Nicht mehr Video, sondern mit Ton, aber Fragen an Alexander, Anmerkungen, Feedback zum Podcast, Grüße in die Ferne, alle herzlich willkommen und wäre wirklich sehr, sehr cool, wenn das jemand mal tun würde. Ja, vielleicht können es die Leute ja auch per E-Mail machen, wenn sie Angst haben, dass dann die Stimme irgendwie hier im nächsten Podcast, ihre Stimme im nächsten Podcast kommt, sondern vielleicht ist ja E-Mail auch ein anderer Weg. Gibt es da eigentlich eine E-Mail-Adresse? Irgendwie info@dasferngespräch.de oder sowas? Also man kann natürlich unter jedem Beitrag super einfach einen Kommentar lassen. Also das ist okay. Die einfachste Möglichkeit. Wir sind auch auf Facebook und auf Twitter und auf Google+. Also auch dort kann man uns erreichen. Auf Facebook kann man uns, wenn man möchte, eine direkte Nachricht schicken, die dann nur ich in dem Fall sehe. Also wir sind auf allen Kanälen zu erreichen und würden uns natürlich freuen über jede Art von Feedback oder auch Feedback ist ja auch, wenn jemand auf Like klickt oder den Flatter-Button trifft oder so. Und dann wollte ich noch einen Hinweis loswerden, wenn wir schon gerade dabei sind. Und zwar auf deinem Blog, lifeisajourney.org. Ich persönlich empfinde das als großartige Ergänzung. Also wer mal die Videomitschnitte von Alexander mitbekommen möchte oder Fotos, mehr Fotos, als wir vielleicht auf der Facebook-Seite teilen von der Reise oder auch mal den ein oder anderen Gedankengang, den er niederschreibt und mit uns teilt, Jetzt rede ich von dir in der dritten Person. Ich will ja gar nicht unhöflich sein. Ich finde, was du da machst, ist großartig, Alexander. Ich höre mir das sehr gerne, schaue mir das sehr gerne an und deine Videos machen eine Menge Spaß. Da wollte ich einfach jetzt mal schamlos Werbung machen für lifeisajourney.org mit Bindestrichen dazwischen. Dankeschön. Wie triffst du da eigentlich immer die Auswahl und wann machst du das immer? Also so Videos schneiden und so weiter. Ja, also ich mache das eigentlich dann, wenn ich Zeit habe und wenn ich Muße habe und wenn gerade was Spannendes passiert ist. Und ja, ich habe so ein Tablet-PC, so ein Microsoft Surface mir gekauft und da schneide ich das dann drauf. Und mit der Schneidesoftware habe ich von Adobe, wie heißt denn das? Premiere Express. Premiere, genau, Premiere. Und mit Premiere arbeite ich jetzt eigentlich momentan hauptsächlich und davor habe ich mal ausprobiert den Microsoft Movie Maker. Und der ist eigentlich auch ganz cool. Ich habe gedacht, dass der ist kostenlos und ich habe aber gedacht, ich brauche unbedingt das Premiere, weil ich ja professioneller sein möchte. Aber ich muss sagen, man kommt mit dem Movie Maker schon ganz gut hin. Der ist gut. Okay, cool. Ja, und die Videos sieht man ja dann auf YouTube und du packst sie auch immer auf lifeisajourney.org. Also, dann kann man dich noch mehr begleiten, wenn man möchte. Genau. Und ich Ja. wollte einfach heute mal die Gelegenheit nutzen, auf diese ergänzenden Kanäle hinzuweisen, weil die in Gesamtheit macht das eine Menge Spaß, auch zwischen den Episoden immer mal mitzubekommen, was du so treibst und wo du gerade so bist. Genau, und vielleicht, ja. Vielleicht können wir das noch aufbringen, ja. Ich habe mir jetzt diesen Roller gekauft und der Roller ist momentan noch namenslos, ja. Und ich brauche irgendwie einen coolen Namen, ja. Und vielleicht hat jemand noch eine tolle Idee. Genau. Ich hab mir noch überlegt, Münchner Freiheit. Wäre doch auch cool, oder? Weiß nicht, ob das ein cooler Name ist, aber wäre auf jeden Fall ein Name. Ich meine. Ja. Also ist glaube ich, noch verbesserungswürdig, glaube ich. Ja, ich habe ja geguckt, er ist ja dunkelblau. Ja, Und genau. Blue Bitch ist aber nicht in die engere Wahl bei dir gekommen, oder? Ja. Ja. Da muss man es sehen. Ich bin auch noch von nichts so hundertprozentig überzeugt. Ja, das muss schon was Griffiges sein. Ja. Ja, Dark Devil. Na gut, dann drücke ich dir mal ganz fest die Daumen, dass du vielleicht heute oder morgen, wenn du in dein Hostel kommst, deine Kreditkarte in Empfang nehmen kannst. Ja, ich hoffe es. Drückt mir die Daumen, ja. Genau. Ansonsten viel, viel Erfolg, viel Spaß, viel Bekanntschaften auf deinem Trip durch Vietnam. Ich bin mal sehr gespannt, wie es Hinterland aussieht, wenn du dann auf deiner Rollerreise bist. Und pass auf dich auf. Also ich meine, ganz so ungefährlich sind ja 2000 Kilometer mit einem Roller in einem fremden Land jetzt verkehrstechnisch auch nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Kannst auch Zigarrendreher in Kuba Ja, warum nicht? Das ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Wird an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total.